1 Live. Plan B. Mit Klaus Vieh. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Oben bei Fechter. Na? Will die Musik nicht kommen? Pardon? Haben wir ein Problem? Das kriegen wir hin, Sekunde. Deinem Brand, er taufte mich auf den Mädchen namens Susie. Er dachte wohl, das war ein guter Scherz. Das mag ich so nicht. Tun wir so, als würden wir nochmal von vorne anfangen, okay? Also die heutige Sendung heißt Oben bei Fechter. Mein Vater brannte durch, da war ich gerade 4 und er ließ nicht viel meiner Mutter und mir. Nur diese Gitarre und eine leere Flasche rum. Ich war ziemlich froh, als er endlich verschwand, doch zum Abschied tat er noch was in seinem Brand. Er taufte mich auf den Mädchen namens Susie. Er dachte wohl, das war ein guter Scherz, doch der Spott der Leute brach mir das Herz. Mein Leben war die Hölle, das geb ich offen zu. Die Mädchen kichern und ich sah rot. Manche Kerle, ja, die schlug ich halb tot. Das Leben ist echt hart für den Jungen namens Susie. Und ich wurde schnell groß und ich wurde schnell stark. Und ich zog durch das Land und ich schlief nachts im Park. Immer auf der Flucht und ohne Rast und Ruhe. Und ich schwor zu den Sternen, zu Jupiter und Mars. Ich werde ihn finden in Kneipen und Bars. Ich mach ihn kalt, den Mann, der mich strafte mit dem Namen Susie, yeah. Und ich kam nach Heidelberg am Neckargrund. Meine Füße waren schwer, meine Kehle war wund. Da hielt ich auf dem Bier in einem kleinen Pub. Und da sah ich ihn plötzlich, dieses Ekelpaket. Versoffen, verludert in Schweiß und in Dreck. Den Mistkerl, der mir einen Mädchennamen gab. Ich erkannte ihn sofort auf den ersten Blick. Diese Lumpen, diese Ratte, dieses dreckige Stück. Diese Narbe auf der Stirn und die Augen kalt wie Stein. Er war schon alt und sein Haar war weiß. Und mein Blut, das kochte heiß und ich schrie: Ich heiße Sue, was sagst du dazu? Tot sollst du sein, du dreckiges Schwein. Ja, das sagte ich Sue. Ich schlug ihn direkt zwischen die Augen und er ging zu Boden, doch zu meinem Erstaunen stürzte er auf mich, so wie ein wildes Tier. Ich schlug ihm mit dem Stuhl die Birne weich und wir flogen durch die Tür auf den Bürgersteig und wühlten und brüllten in Schlamm und im Blut und im Bier. Ich schlug ihn mit Männern oft hart und schwer, doch keiner der kämpfte, das schwör ich wie er. Er trat wie ein Pferd und er biss wie ein Krokodil. Ich hörte ihn lachen und fluchen in eins und er zog sein Messer und ich zog meins. Und dann stand er vor mir und er grinste und er wurde ganz still. Und er sagte, Sohn, die Welt ist gemein und rau und wer sie bestehen will, das weiß ich genau, der muss hart sein, denn sonst wird er untergehen. Und so gab ich dir den Namen, als ich ging, entweder gehst du drauf oder machst dein Ding und ich denke, der Name half dir, dieses Leben zu bestehen. Ich weiß, du hast gekämpft um Kopf und Kragen, hast ein Recht, mich zu hassen, mich totzuschlagen. Ich nehm's dir nicht krumm, drückst du meine Augen zu. Doch du solltest dich bedanken, bevor ich sterb, für den Mut und die Kraft, die ich dir vererb. Denn ich bin der Scheißkerl, ich gab den Namen Susie. Und wir gingen zurück in die kleine Bar. Er nannte mich Sohn, ich nannte ihn Pa. Und alles war mit einem Mal so sonnenklar. Ich denk über ihn jetzt anders als vorher. Ihn zu lieben fällt mir gar nicht so schwer. Doch habe ich jemals einen Sohn, dann nenne ich ihn Klaus, Dirk, irgendwie, nur nicht Susie. Sound of children's laughter tune to some forgotten lullaby. She sounds nice. As out of town on business, back when I had no place I could call home. I was arrested by your beauty. We locked into a cell of all our own, of our own. You know I love you, baby. Oh, honey, what else can I do? Just let me know if there's anything, just anything that I can do for you, for you. When I was just a youngster, I collected crazy visions in my head. Yeah, that scene from the night porter, a broken jelly jar crushed by the bed, filled me with dread. Yeah, at times our love is fragile, like a hammered down watch that slows down when it's old. But our love could last forever, like a sacred ring of precious stones and gold, pure gold. You know I love you, baby. Ah, honey, what else can I do? Just let me know if there's anything, anything that I can do for you, for you, for you. Little things in life just pass me by. Oh my, oh my. The color of the twilight, reflection of my smile in your eyes. Sure looks nice, so fine. You know I love you, baby. Ah, honey, what else can I do? So let me know. There's anything, anything that I can do for you. So let me know if there's anything, just anything that I can do for you. Oben bei Fechter. Wovon sollen wir träumen, oben bei Fechter? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Und wüsste ich es, mir wäre nicht danach, das auch nur ansatzweise und womöglich noch missionarisch hier ins kleine Rund dieser Sendung hinaus zu posaunen. Ich mag die Zeit auch nicht mit mehr oder weniger kunstvollen Verrissen irgendwelcher Bands oder ihrer Alben verbringen. Es wäre ein Albtraum und wer schon will, Albträume träumen. Obwohl ich gelegentlich denke, es ist an der Zeit. Niemand redet über schlechte Musik und darüber, was das ist, dieses langweilige, blöde Zeug. Schlechte Musik ertrage ich am besten beim Essen. Ich bin ein guter Esser, da kannst du all die fragen, die in den Jahren mit am Tisch saßen. Deshalb, bevor ich mich hier über schlechte Musik auslasse und wir am Ende womöglich noch bei Linkin Park landen, rede ich lieber übers Essen. Freilich, schon allein diese Bemerkung, Linkin Park, bitte streichen. Es gibt Leute, die sich mit der Band wesentlich intensiver befasst haben und jeden ihrer Songs vermutlich auch dann noch vortragen können, wenn man sie nachts um drei aus dem Bett klingelt. Da komme ich nicht mit. Nicht einen Text, einen Song selbst, etwa der alten Green on Red, bekäme ich unfallfrei heraus. Und die Titel all ihrer alten Alben, oh je, alle vergessen. Um ehrlich zu sein, manchmal reicht mir einfach die lose, meinetwegen auch grobe Erinnerung. Und die ist hier verdammt gut. Green on Red, gerade gehört, eine klasse Band. Bis heute fallen mir immer mal wieder eher zufällig Soloalben von Chuck Prophet in die Hände, dem langjährigen Gitarristen der Band. Tolle Alben. Beim Essen könnte ich die nie und nimmer hören. Mir würde vor lauter Aufregung vermutlich alles von der Gabel zu Boden fallen. Wirklich gut essen nämlich kann ich nur zu schlechter Musik. Oben bei Fechter. Well, well, well, oben bei Fechter. Am liebsten aß ich immer oben bei Fechter. Die Schnitzel in der nahe der Autobahn gelegenen Raststätte erreichten in guten Zeiten locker den Durchmesser eines LKW-Reifen. Mag sein, dass das ein wenig übertrieben klingt, aber es ist nun einmal die Wahrheit. Fast die Wahrheit. Also ziemlich nah dran. Wir kehrten oft mit 6, 7 Leuten dort ein und ich weiß nicht, welcher Teufel mich trieb, wenn ich, was die anderen auf dem Teller liegen ließen, auch noch begierig in mich hineinschlang. Im Anschluss an meine eigene Portion. Der Laden wurde größtenteils von Truckern bevölkert. Die können bekanntlich ja auch essen wie die berühmten Scheunendrescher. Sagt man nicht so? Musik? Ich könnte es nicht mit Sicherheit sagen, meine aber, dass ständig irgendein norddeutscher Sender gedudelt wurde. Ich habe zu norddeutschen Sendern zwar sehr wohl eine Meinung, aber lieber rede ich übers Essen. Womöglich spielen sie dort, während ich hier rede, auch gerade irgendeinen Song von John Cale. Alles wäre damit hinfällig. Wo waren wir gleich? Essen, richtig. Viele Leute glauben ja, In Trucker-Restaurants würde den ganzen Tag lang nichts weiter gespielt als Musik von Truckstop, Gunter Gabriel und womöglich hier und da Johnny Cash. Aber das stimmt nicht. Es würde mir ganz sicher längst aufgefallen sein und ganz sicher wären mir dann auch all die Schnitzel von der Gabel zu Boden gefallen. Da oben bei Fechter. Und wenn ich die, dann spätestens die zwei übergroßen Stücke Schwarzwälder Kirschtorte, die mir jemand zum Nachtisch jeweils unaufgefordert hinstellte. I don't know. everything about you. And when they tell you that they just can't live without you, they ain't lying, they'll take pieces of you. And they'll stand above you and walk away. Yeah. That's right, and take a part of you with them. Bei guter Musik fällt mir das Essen vor lauter Aufregung von der Gabel, oben bei Fechter. Zwischen all den Cowboys mit Dreitagebart und verwittertem Gesicht, karierten Hemden, die sich um bisweilen echt mächtige Bäuche spannen, viele tragen Kappen, Hüte, meine Güte. Der letzte Cowboy kommt aus Gütersloh. Die Tommy Bayer Band hat das mal gesungen. Früher gab's da diesen Live-Schuppen, das Odeon, in Gütersloh. Ich mochte den Laden, zugegeben, er war mächtig heruntergerockt. Aber wenn du da im späten Nachmittag angerollt kamst mit dem Bus, öffnete sich die Tür und der massige Chef des Ladens stand grinsend in der Tür und freute sich. War ja nicht das erste Mal. Wir schleppten die Verstärker, Boxen und Instrumente auf die Bühne, bauten auf und schickten uns dann an, die Taschen oben in den Schlafräumen zu verstauen. Jungs, dreht die Matratzen um, rief der Boss des Ladens uns hinterher und fügte erklärend hinzu, gestern waren Checkpoint Charlie hier. Checkpoint Charlie. Die Gruppe lebte als Großkommune irgendwo auf einem Bauernhof. Hühner, Landleben, gemeinsam musizieren. Sicher alles gut gemeint. Aber ich finde so etwas nicht immer gut. Denn das Gegenteil von gut ist oft eben gut gemeint. Im Zweifelsfall daher sitze ich lieber oben bei Fechter und esse. Be my friend someday. a lot we didn't say. Wasn't there Josephine? Were oceans in our way? Oh, what does that even mean? Fateful damn goodbye as the trains pull in and out. The ruthlessness of time, the rain, the end, only we would laugh about. Skinny legs, big brown shoes. You sleep too long, the world might wake up without you. Oben bei Fechter. Sonderlich gesprächig beim Essen war ich eigentlich nie. Was hätte ich auch groß sagen sollen? Ich schlang so vor mich hin. Das Essen gab es immer nach dem Soundcheck und vor dem Auftritt damit. Wann auch sonst. Essen im Odeon. Nach meiner Erinnerung gab es zumeist ein Nudelgericht oder aber Bratkartoffeln mit Spiegelei. Der größte Kartoffelfreund bin ich nun nicht gerade, aber Spiegelei mag ich. Ich schlang also all die Bratkartoffeln eher missmutig in mich hinein, um als Bonus gewissermaßen ein Spiegelei nach dem anderen verdrücken zu können. Die Konzerte dann waren aus meiner persönlichen Sicht nahe am handfesten Fiasko. Mit vollem Bauch kannst du wirklich nicht spielen, übrigens auch nicht moderieren. Ich wusste das im Grunde vorher. Ehrlicherweise aber war es mir ziemlich egal. Die Gage war eh nicht sonderlich hoch. So schleppte ich mich durch die Songs und das ist durchaus wörtlich zu nehmen. Ich verpasste jeden Einsatz, kam mit jeder einzelnen Note hörbar zu spät. Zum Glück aber waren die meisten im Publikum zu fortgeschrittener Stunde viel zu betrunken, um das überhaupt zu bemerken. Nach den mit Ach und Krach heruntergespielten Zugaben schleppte ich mich zur Theke und orderte Bier und ein oder zwei Schokoriegel. Ich war ein guter Esser. Trotzdem, irgendwann wird der beste Esser müde, richtig müde. Ich trollte mich nach oben, kroch unter eine der Decken und vergaß vor lauter Erschöpfung glatt, die Matratze umzudrehen. Gestern noch waren Checkpoint Charlie hier gewesen. Egal, ich schlief blitzschnell ein und träumte, ich säße oben, oben bei Fechter. Well, if you see my reflection in the gold that guides your road, we could be our invention running from letting go. Turn. oben bei Vechta. Nachts spielen sie da in der Gegend immer dasselbe. Zumindest kommt es mir so vor. Maisfelder, wohin du auch blickst. Dazu alte Lieder von Herbert Grönemeyer. Wahlweise auch schon mal ganz alte. Bochum, ich komme aus dir. An der Kastropper Straße, ziemlich genau zwischen VfL-Stadion und Planetarium, gab es früher diese Frittenschmiede, die den Vorteil hatte, dass sich direkt rechts daneben auch noch eine Bäckerei befand. Und ein Stück weiter links befand sich das Treibsand, ein schickes Café. Das steht heute noch da, mitsamt dem stolzen alten Baum fast unmittelbar vor der Eingangstür. Die hatten einen guten Käsekuchen da. Und oberhalb des VfL-Stadions gab es diesen Nebenplatz für die Amateure. Asche, Rasen, so genau weiß ich es nicht mehr zu sagen. Es war Winter, der Platz war schneebedeckt und die wenigen Zuschauer versammelten sich in der Halbzeitpause vor der Imbissbude auf Rädern. Nach dem Spiel warf sich ein Fan der Gästemannschaft vor lauter überschäumender Freude in einen Dornenbusch, der neben weiteren vor der Wand einer Halle, einer Sporthalle vermutlich sein stummes, aber eben auch dornenreiches Dasein führte. Vorher und auch nachher habe ich so etwas nie wieder erlebt, dass sich jemand aus purer Freude in einen Dornenbusch wirft. Freunde zogen ihn heraus, sein ganzes Gesicht war blutverschmiert. Komm, sagten sie. Er aber drehte sich noch einmal um und suchte die Wurst, die ihm beim Sturz aus der Hand gefallen war und nun irgendwo in den Tiefen des Busches festhing. Sie war schmackhaft, ich kann das nur bestätigen. Nach meiner Erinnerung hatte ich bei klirrender Kälte gleich zwei Würste hintereinander vertilgt. Prall waren sie, so dick wie ein Feuerwehrschlauch. Solche Prachtexemplare bekommst du üblicherweise nur dort oben, oben bei Vechta. Let's go. I'm flying on this plane back into your arms again. And my eyes are sad and cloudy, my teardrops fall like rain. As I look down past my wing, flying home to you again. In the clouds I see your picture while the engine sings your name. I'm flying high up in the sky, but my heart keeps looking for you all around, down on the ground. On every hill, in every house, I see your face. In every window down below, I'm thinking, flying here, of those arguments we had, of the times we slammed our door and said goodbye, goodbye. I walked away a dozen times, I drove away 100 more, but all the trains and all the buses brought me back here to our door. I'm flying high up in the sky, but my heart keeps looking for you all around, down on the ground. On every hill, in every house, I see. Oben bei Fechter. Ich mag nicht reden über schlechte Musik. Lieber ist mir ein Gespräch übers Essen. Essen, ja. Dazu meinetwegen auch ein kräftiger Schluck aus der Flasche. Man kann sich alles schön trinken. Wie sagte der selige Hans-Dieter Hüsch doch gleich, manch einer sich betrinkt, weil ihm das Leben nicht gelingt. Auch Musik lässt sich schön trinken, notfalls auch kauen. Und zusätzlich habe ich festgestellt, sie, die Musik, lässt sich auch schön fahren. Leidlich zumindest. Leidlich schön fahren. Ich bin nicht ständig oben bei Fechter. Hier in meiner angestammten Region vergeht kaum ein Kilometer, ohne dass ich nicht ständig auf die Frage gestoßen werde, wovon sollen wir träumen? Frieda Gold. Hat das Lied nicht langsam einen Bart? Ich meine, es erschien nicht gestern, oder? Wie auch immer. Ich habe mich daran gewöhnt. Das ist einer dieser Songs, denen du partout nichts nachweisen kannst. Stimmig also, obwohl irgendetwas damit nicht stimmt. Er geht mir mal auf die Nerven, dann wieder mag ich ihn, dann wieder geht er mir auf die Nerven. Und ich argwöhne, er sei so etwas wie ein verkappter Soundtrack zur kommenden Shell-Studie. Wovon sollen wir träumen? Bochum, ich komme aus dir, raune ich mir gelegentlich zu, wenn der Song einige Kilometer weiter wieder auf irgendeiner Welle ertönt. Aber die Band um Sängerin Alina kommt genau genommen wohl aus Hattingen, wie ich seit kurzer Zeit weiß. Bei Bochum also. Dass sie, Alina, ihr Outfit mitsamt ihrer Frisur und Haarfarbe erstaunlich oft wechselt, ist vermutlich längst ein alter Hut. Darüber hinaus geht es mich im Grunde auch nichts an. Nein, ich bin längst ganz woanders. Ich mache mir Sorgen. Noch ein solcher Song nämlich wird der Gruppe nicht gelingen, ob nun in Hattingen oder in Bochum. Es bleibt dabei. Der Beste rund um die Kastroper Straße ist und bleibt Tommy Finke. Außerdem überraschte der Postbote mich heute mit einer Sendung von jemandem, der es wirklich gut mit mir meint. Aus dem Briefkasten zog ich das neue Album der US-Band Dr. Dog. Für manche womöglich ein alter Hut, erschien es doch bereits im Februar dieses Jahres. Na und? Kleinigkeit, die mir persönlich nicht mehr so wirklich wichtig ist. Be the Void jedenfalls ist mein neues Lieblingsalbum, dem ich all diese Gedanken hier letztlich auch verdanke. Könnt ihr gerne mal spielen da oben, aber bitte erst nach dem zweiten Stück Torte, Schwarzwälder Kirsch, wenn es die überhaupt noch gibt, bei euch, da oben bei Fechter. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live-Talkradio mit Jürgen Domian. Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50.